Distance, touch of your hands makes my bones react. But it's only the thrill of boy meeting girl. Was ist denn das für ein Sub jetzt? Opposites attract. Physical. Only Lord, das wird halt bum bum. Logical. You must try to ignore that it means more than that. Ja, you must. Das ist aber am Anfang so.